Mein Name ist Don Alfonso. Emiliano José. Diego Maruffo de Negrón Maria Vargas Escobar de los Platanos y Ortega. Und dies ist meine Geschichte. Am Abend meines 33. Geburtstages trieb ich an Händen und Füßen gefesselt in einem von Haien umkreisten Boot einem prächtigen Sonnenuntergang entgegen. Nur das leise Zischen der Zündschnur an dem Pulverfass, auf dem ich saß, gemahnte mich an die Vergänglichkeit der Schönheit. An meiner geistigen Nase zog ein Duft von Mandelöl vorüber, wie er einst das Schlafgemach von Doña Eusebia, Gemahlin des Vizepräfekten Don Esteban de las Fuentes, erfüllt hatte. Oh, Don Alfonso, welch stattliches Gemächt ihr euer eigen nennt. Betrachtet diese Erhebung als ein Denkmal eurer Anmut, Doña Eusebia. Wie geschmeidig ihr eure Zunge zu gebrauchen wisst, Alfonso. In flagranti! Bei meiner Ehre, das werdet ihr mir büßen! Oh. Wer ist dieser Mann? Esteban! Das sind doch nicht etwa Pistolen! Du Hurensohn! In das! Oh. Seid ihr verrückt? Eusebia! Oh. Was hab ich getan? Ihr hättet mich treffen können! Fahrt zur Hölle! Um Haaresbreite! So haltet doch still! Ihr macht ja alles kaputt! Dann noch mal! Wohl an! Mich rufen dringende Geschäfte! Seid still! Ehrloser Schurke! Wartet doch, bis ich geladen habe! Während ich durch die mondbeschienenen Täler der Sierra Morena flog, war mir, als verschmelze ich mit El Diablo, meinem trefflichen Turkmenen, zu einem Urbild des Voranpreschens. Mit nichts als meinem glänzend schwarzen Haar bekleidet, ritt ich dem Saum eines Steineichenwaldes entgegen und hätte wohl den fernen Betrachter an Lady Godiva gemahnt, die in ihrer Stolz... Hilda, Freundchen! Wohin des Weges? Ja, nun. Ihr wisst wohl nicht, dass dies der Wald von Horka, dem Rücksichtslosen, ist. Und wenn ich es wüsste? Dann wüsstet ihr, dass jeder, der den Wald durchqueren will, einen Wegzoll von 7 Golddublonen zu entrichten hat. Oh. Zumindest an ungeraden Tagen. Aber Chef, heute ist doch Totensonntag. Ach so, dann wären es also... 5 Dublonen. Nun fügt es sich, dass ich derzeit etwas knapp bei Kasse bin. Das werden wir ja sehen. Durchsucht ihn. Aber Chef... Ihr sollt ihn filzen, aber ihr Schwachköpfe. Er hat nichts an. Soeben fällt mir ein, dass mein braves Ross, so man ihm den Schweif hebt, goldene Dukaten abführt. Oh, Ramon, schneid dem Kerl die Kehle durch. Ist gut, Chef. Und denk daran, von links nach rechts, der Mond nimmt ab. Aber kennt ihr denn die Prophezeiung des Umberto di Dubio nicht? Was redet der da? So ihr einem nackten Mann, der nachts auf einem Pferd daherkommt, am Fuße einer Steineiche nach dem Leben trachtet, wird euch der Fluch der Unterkröte treffen. Der Fluch der Unterkröte? Die unterkötige Unterkröte wird aus ihrem Schlammloch emporfahren und Miasmen der Fäulnis werden euren Wald durchwabern. Soll ich ihn jetzt aufschlitzen oder nicht? Halt's Maul, Ramon. Und alle Bewohner des Waldes werden eines warzigen Todes sterben. So gibt es sie also wirklich. Wen? Die Unterkröte, du Idiot. Gut, dann schlitze ich ihn jetzt auf. Halt doch mal 5 Minuten den Rand, Ramon. Und ich dachte immer, die Unterkröte sei in den Sümpfen Afrikas beheimatet. Die Gräber der Sierra sind gefüllt mit den Unglücklichen, die diesem Irrglauben anhingen. Verflucht. So ist es. Was kann ich tun? Ihr müsst die Kröte täuschen. Sagt, wie das? Badet euren Körper im Urin einer brünstigen Wildsau. Das ist ja widerlich. Wie ist das sein? So, dann streift eure Kleider, die bereits vom Fluch verseucht sind, einem Fremden über und schickt diesen in die Wüste. Ja, dieser Fremde sollt ihr sein. Man nennt mich nicht umsonst den Rücksichtslosen. Genau! Lieber Onkel! Nun denn, ihr seid in der Überzahl. Es bleibt mir keine Wahl. Weh mir! Ich bin verloren! Oh, sei mir gegrüßt, Gevatter Tod! Und was ist mit unseren Kleidern? Wir brauchen mehr Fremde! Genau! Fangt mir eine Wildsau, ihr Idioten! So werde ich denn angetan mit dieser viel zu großen Schärpe Horkas. Meinem Schicksal entgegen. Im Namen des Königs, stehen bleiben. Wes rostiges Geschrei durchschneidet die Nacht. Sieh mal einer an. Horka der Ruchlose. Ihr verwechselt mich. Ich bin rücksichtslos. Ihr seid verhaftet. Das ist ja allerhand. Ihr werdet folgender schwerer und schwerster Verbrechen beschuldigt. Wegelagerei, Wilderei, Rosttäuscherei, Beutelschneiderei, Bandenbildung, Herbeiführen einer Explosion. Schnapsbrennerei, Falschmünzerei, Meineid, Diebstahl von königlichem Zuchtgeflügel, Unzucht mit Tieren, auch das noch. Abschrauben der goldenen Springbrunnenschwäne des Marquess I. Onofrio. Das ist zu viel. Kurzum, trotz der Zahl und Schwere eurer Verbrechen, stellt euch der König in seiner endlosen Güte vor folgende Wahl. Aha. Wollt ihr an Ort und Stelle aufgeknüpft werden? Oder die Schuld mit eurem Blut bezahlen und für die Sache der Krone in Übersee kämpfen? Ich fand mich unter Deck der Santa Fortuna wieder. Einer viermastigen Kriegsgaleone mit Kurs auf die Insel Hispaniola. In der stickigen Schwüle des Laderaums roch es nach fauligem Brackwasser und menschlichen Ausscheidungen. Die Mehrheit meiner Mitgefangenen bestand aus zwangsrekrutierten Galgenvögeln und Trunkenbolden, deren Rausch allmählich einem Albtraum wich. Die Sterblichkeit unter meinen Mitreisenden war hoch. Nach meiner persönlichen Statistik erlagen binnen einer Woche bereits 7 ihrem jeweiligen Siechtum, während 5 eines gewaltsamen Todes starben. Glück, mein Stück. Der ist hinüber, du Idiot. Du nimmst mich nicht nochmal, Idiot. Du Hurensohn. Nein. Ich sah ein, dass ich handeln musste. Tauschst du deine Zwieback gegen halbe Ratte? Ist mal was anderes. Hey, da sitzt ja eine Kakerlake drauf. Verdammter Glückspilz. Ich musste das Schiff von seinem Kurs auf die Kolonien abbringen und meine Flucht vorbereiten. Ich beschloss, den Steuermann mit Hilfe eines illusionistischen Meisterstücks zu einem Ausweichmanöver zu zwingen. Sobald meine Kameraden schliefen, nahm ich den Boden einer zerbrochenen Schnapsflasche und zeichnete mit Rattenblut einen Leuchtturm darauf. Eines Nachts bei Neumond projizierte ich vermittels einer Kerze das Bild des Leuchtturms auf eine Nebelbank. Verflixt noch eins. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Mutter Gottes, Ein Leuchtfeuer! Der tückische Nebel verbarg die Nähe der Küste. Hart, Backbord! Sonst sind wir verloren! Was sind das für seltsame Stimmen? Was geht hier vor? Oh, wie mich schaudert! Von allen Schiffen, die wir in dieser uferlosen Nacht hätten rammen können, hatte sich unser Steuermann ausgerechnet die Bloody Mary ausgesucht. Die schwimmende Festung von Captain Lombard Lancaster. Bei allen Karbunkeln eines schrundigen Opossums. Dem übelsten Piraten der Karibik. Welche totgeweihte Krötenechse wagt es, uns am Rumpf zu kitzeln? Versenkt mir diese Plattwanzen. Ei, Captain. An die Kanonen, wer noch stehen kann. Wie lange dauert denn das? Bis offenes Pack. Rollt mir die dicke Rosita raus. Ei, Captain. Aber zack, zack. Holt die Kettenkugel. Los, Feuer! Gefangenen, ihr Ochsenfrösche! Da schwebt noch einer! Wo bleibt der rum, ihr Seepocken? Im Schutze der Dunkelheit erklomm ich die glitschige Ankerkette. Nimm das Fass mit den drei Kreuzen. Ei, ei, Captain. Und bring noch einen Strohhalm für Mr. Snort mit. Hey, wer schleicht da rum? Miau. Ach, es ist nur Nuzzlebone, der alte Mauser. Da stimmt doch was nicht. Hallo? Genau meine Kragenweite. Pedro, wo bleibt der Rum? Ist im Anrollen, Captain. Und wenn wir erst den Schatz von MacDagger gefunden haben, dann wird gesoffen, bis der Fockmast bricht. Captain MacDagger liegt doch auf dem Meeresgrund. Und mit ihm die Schatzkarte. Und keiner weiß wo. Schnauze, ihr Kratzmilben. MacDagger wurde in Venezuela gehängt. Ich finde den Schatz. Und wenn ich bis ans Ende der Welt segeln muss. Hey, Beulen, Pedro, altes Loch. Hast du alleine weitergesoffen, was? Bei allen Sackratten einer gesenkten Pottsau. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Schnauze, seit wann haben solche Sackratten nur Schwanzmeise? Als Maul, wenn du dich fluchen kannst. Ei, Captain, ich bin stumm wie eine Segelqualle. Gut, und jetzt runter mit der Pisse, ihr Nattern. Lang lebe Captain Lancaster! Lang lebe Captain Lancaster! Spiel weiter, Buckelze! Spiel weiter! Hey, Beulen Pedro, du schuldest mir noch 10 Dublonen. Oh, kriegst du, sobald du die perlmuttbesetzte Meerschaumpfeife rausrückst, die ich dir als Pfand dafür gab. Kein Problem, hier ist sie. Das ist ja meine Pfeife. Beulen, Pedro, du elender Dieb, du hast sie verpfändet. Das schon. Doch ich habe sie nicht geklaut, sondern beim Würfeln gewonnen. Von Opossum Bill. Du dreckiger Lügner. Ich werde dir die Zettel spalten. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Nimm das. Man kennt den Tisch kaum wieder. Oho. Schlitz ihn auf, Bill. Gib's ihm, Petro. Welch urwüchsige Kraft. Jetzt mach ich dich fertig. Oh. Déjà-vu. Schlitz ihn auf, Bill. Zum Anhieb. Quack. Finte. Gotischer Bogen. Drei Guineen auf Pedro. Böbischer Kreisel. Vier auf Bill. Venezianische Schraube. Jetzt mach ihn endlich alle. Nimm das. Was fackelst du so lange? Machen fertig. Wie lange dauert denn das? Bald. Nun gut. Andalusische Doppelschleife. Katalanische Lanze. Es geht doch nichts über einen anständigen Schwertkampf. Hoch die Tassen, ihr Puffottern. Wisst ihr noch, wie wir fünf Finger Piet Kiel geholt haben? Und als wir Musketen-Jim am Besanmast aufgeknüpft haben. Und das Seil reißt und der Voll mit darüber aufs Achterdeck. Und als zwei Nasen Jack das Holzbein von drei Schrauben Sam angesägt hat und er dann wie eine Garnele über einen Klüverbaum in die Kombüse gebügelt ist. Oder war's das Plattgatt? Sag mal, Pedro, seit wann kannst du eigentlich so gut fechten? Nun ja. Und seit wann bist du eigentlich so bärtig? Weißt du, das trägt man jetzt. Sag mal, Beulen, Pedro, wo sind eigentlich deine Beulen? Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich bin heute Morgen aufgewacht und da waren sie verschwunden. Der Kerl ist ein Spion. Verräter. Auf die Planke mit ihm. Verräter. Die Haie sind angefüttert, Captain. Ich bin froh, dass unsere Gespräche trotz allem mehr das Gemeinsame als das Trennende in den Vordergrund gestellt haben. Wir haben nicht ewig Zeit. Lebt wohl, Jungs. Mach's gut, Pedro. Das ist nicht Pedro, du Idiot. Und wer gibt mir jetzt meine 10 Dublonen? Spring jetzt! Wohl an denn. So werde ich also das Geheimnis von Captain MacDagger mit in mein feuchtes Grab nehmen. Was sagst du da? Eitel ist alles Streben nach Reichtum. Adieu. Halt! Schon verliere ich das Gleichgewicht. Haltet ihn fest! Ah. Halt! Rede, Freundchen. Woher kennst du MacDagger? Nun, ihr müsst wissen, Captain, dass mein Großvater, Don Hernando Ramirez, Emiliano José, Diego Marufo de Negron, Maria Vargas Escobar de los Platanos y Ortiga, einst beschuldigt wurde, alle fünf Töchter des Marques Onofrio geschwängert zu haben. Mein Großvater war ein sehr fortpflanzungsbewusster Mann. Komm zur Sache! Schließlich kam heraus, dass Don Hernando mit nicht weniger als 13 Frauen verheiratet war. Und so landete er auf der Gefängnisinsel El Osorno. Dort traf er auf einen zum Tode verurteilten Piraten. MacDagger. So ist es. In der Nacht, bevor er hingerichtet wurde, vertraute MacDagger meinem Großvater ein Geheimnis an. Der Schatz. Er übergab ihm ein Dokument von unschätzbarem Wert. die Karte. Noch in derselben Nacht beschloss mein Großvater zu türmen und mit Hilfe des Goldes seinen Erzfeind, den Marchese Onofrio, zu vernichten. Und mit dem Deckel seiner Taschenuhr grub er einen Tunnel und floh. Einen Tunnel von der Gefängnisinsel? Nun ja, er grub sehr lang, wie ein Maulwurf, fast 7 Jahre. Und das, obwohl seine Haftstrafe nur 3 Jahre betrug. Unglaublich. Kurz nachdem er das Festland erreicht hatte, brach er entkräftet zusammen und starb. Nein! Doch zuvor gab er mir die Karte. Her damit! Ich fürchte, ich habe sie an mein Pferd verfüttert. Was? Auf die Planke mit dir, du verblödete Lappenkrähe! Allerdings habe ich mir den Inhalt genau eingeprägt. Die Karte ist in meinem Kopf. In den folgenden Monaten hatte ich Gelegenheit, den Zauber der Karibik auf mich wirken zu lassen. Portugiesische Fregatte, Backbord voraus! Holt die Kettenkugel! Mal zog mich der spielerische Tanz der Delfine in seinen Bann. Feuer! Dann wieder war es die Zeichenhaftigkeit umherschwirrender Flugfische, deren rätselhafte Muster im Gegenlicht der Abendsonne mit der schlingernden Trägheit meiner Tagträume verschmolzen. Und in mir die Empfindung eines allumfassenden Einverstandenseins. Reit endlich Klartext! Sind wir auf Kurs oder nicht? Zwischen uns und dem Ziel kann man eine Gerade ziehen, Captain. Ich erkenne den Umriss genau wieder. Dort, auf der Insel, im Fluss, gewahre ich jene Baumgruppe, die seiner... Los! Rüber auf die Insel, ihr Quastenflosser! Piranhas! Mein Bein! Also, wenn ich es recht bedenke, lag die Insel doch eher in einem See und nicht in einem Fluss. Gnade dir Gott, wenn du dich nochmal irrst. Diesmal ist ein Irrtum ausgeschlossen. Wir müssen nur noch diesen Sumpf durchqueren und gelangen dann zu der Stelle, die auf der Karte verzeichnet war. Was ist denn das für eine schwarze Wolke da vorne? Sie kommt direkt auf uns zu. Zu allem Unglück waren die Moskitos Überträger einer rätselhaften Geisteskrankheit, in deren Folge die Gestochenen sich für Captain Blackbeard hielten. Blackbeard schreckte seine Feinde, indem er sich brennende Lunden in die Haare steckte. Und nun werde ich euch mit meinem Entermesser aufschlitzen, so wahr ich Blackbeard heiße. Ihr seid ein Betrüger, dessen Haare brennen. Blackbeard, bin ich? Nein, ich bin Blackbeard. Moment mal, meine Haare brennen auch. Was? Was? Was? Bei allen Pestflöhen einer krepierenden Schiffsrate! Die Hälfte der Mannschaft ist verblödet und vom Schatz keine Spur. Das wirst du mir bissen. Aber das Gold ist zum Greifen nahe. Ich glaub dir kein Wort mehr. Zugegeben, MacDagger hat uns abermals getäuscht. Doch wäre es töricht, jetzt die Flinte ins Korn zu werfen. Ach ja? Wieso? Es gibt einen Weg um den Sumpf herum. Ich habe das Verwirrspiel der Karte endgültig durchschaut. Er lügt! Halt den Schnabel! Schwachkopf! Schwachkopf! Es ist wahrscheinlich ein Fehler, aber ich gebe dir eine letzte Chance.